Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, Freitagnacht, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer wie immer und wie immer kostenfrei. 0800 5678 111 und die Faxnummer wie immer auch kostenfrei. 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Jacqueline. Ja, hallo. Jacqueline, 18 Jahre alt, hallo. Ganz genau. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich wollte jetzt mit meinem Freund zusammenziehen. Ach was? Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre schon? Ja, und wir sind ganz, auch schon verlobt. Auch schon verlobt, also eine ganz frühe erste Liebe-Freundschaft quasi. Ja, ne? Könnte man ja erste richtige, sag ich mal. Erste richtige. Wie viele Männer hattest du vorher schon gehabt? Einen. Also der zweite ist es. Ja. Ja. Ah, ja und? Also wir wollten jetzt zusammenziehen, haben aber echt Pech gehabt. Wir sind am Dienstag eine Wohnung angucken gegangen. Mhm. Die hatte uns auch echt gut zugesagt und war auch von den Kosten her ganz akzeptabel. Mhm. Hatten am Mittwoch dann halt die Schlüssel bekommen und hatten dann halt auch sofort angefangen, weil wir wollten so schnell wie möglich rein, zu renovieren. Mhm. Ja, soweit so gut. Doch als wir in der Küche halt anfingen, die Tapeten abzureißen, kamen ja die Kakerlaken entgegen. Ach was. Ja, das war dann echt super. Ich bin dann halt schreiend aus der Küche gelaufen. Wie, die Kakerlaken waren hinter der Tapete gewesen. Hinter der Tapete? Ja, dann hat man auch unter dem Boden halt geguckt. Das ist ja ultra ekelhaft. Mehr als ekelhaft. Wow. Wie groß waren die Kakerlaken? Verschiedene Größen hatten die. Die waren ganz groß, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, wie so ein 5-Mark-Stück. Mhm. Dann waren sie halt kleiner gewesen und hatten wir auch ganz, ganz mini kleine gesehen, aber... Ja, ich wusste gar nicht, dass die hinter Tapeten leben. Ja, die kamen da aus den Löchern raus, also das war echt... Ich schließe mal daraus, dass das vielleicht auch nicht so eine ganz teure Wohnung dann ist. Ne? Ganz obwohl, genau. Muss ja auch nicht so sein. Wie viel Miete solltet ihr zahlen? Also warm sollten wir 610. Ja, das ist natürlich... Bei wie viel Quadratmeter? 55. Ja, ist okay, ne? Kann man nichts sagen, eigentlich. Ja. So, jetzt bist du arme, obwohl du zum ersten Mal deine eigene Wohnung da einrichten wolltest, schreiend aus dem Zimmer gerannt. Ganz genau. Und nu? Ja, mein Freund hatte halt in der Zeit den Vermieter angerufen, um mir dann zu schildern und auch zu sagen, der soll dann halt einen Kammerjäger holen oder sonstiges. Ja. Ja, ich habe dann halt angefangen im Wohnzimmer, weil wir unter der Decke Styropor hatten, wollte ich dann das abnehmen. Und dann kam mir damit auch der Feinputz entgegen. Mhm. Das hieß, ich hatte dann halt einen Rohbau. Mhm. Ja, und ja, dann hatten wir das dann halt alles so gesehen. Heute kam der Vermieter. Mhm. Dachte dann halt, ja, alles schön und gut. Wir könnten euch ja das Material hinstellen, könnten dann alles machen. Wäre kein Problem, aber wer stellt sich auf die Leiter hin und hält die ganze Zeit die Arme nach oben und macht das alles? Wer macht das? Ja. Du nicht und dein Freund? Nee, ganz nicht. Aber was ich ja noch viel interessanter jetzt finde, was ist denn mit den Kakerlaken passiert? Ja, das hat eigentlich eher weniger den Vermieter gestört, weil der fand das eher ganz komisch, dass die Decke runterkam. Mhm. Aber nochmal eine Frage, was ist mit den Kakerlaken passiert bis heute? Ja, bis heute, die leben, glaube ich, noch. Die leben in der Wohnung so? Mit dem Insektenspray, das man normalerweise beim Camping mitnimmt. Ja, hilft nichts. Also die leben so vor sich hin in der Wohnung. Ja. Aber du bist fest entschlossen, also nur wenn die Kakerlaken raus sind und wenn der Mieter den... Ach, du bist gar nicht einziehen. Ich habe nämlich gar keinen Bock, da irgendwie hinter zwischen meine Butter mehr weiß, ob die überhaupt alle absterben. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen, Jacqueline. Ich würde dem Frieden auch nicht über den Weg trauen, wenn die erstmal weg wären. Wer weiß, in welcher Ritze dann vielleicht doch noch ein Ei gefunden wird. Und dann schlüpft wieder eine raus und dann ekelt man sich aufs Neue. Ja. Ihr Armen, aber... Ich bin guter Dinge und hoffe, dass ihr eine andere Wohnung finden werdet. Ja, ich hoffe auch. Wie alt ist denn dein Freund? Der ist 23. 23. Verlobt? Das heißt, ihr habt auch noch große Pläne. Ja, klar. Ihr wollt irgendwann heiraten, eine Familie gründen, viele kleine Kinder kriegen. Vielleicht nicht ganz so viele. Eins, zwei, das reicht schon. Na gut, ich wünsche gutes Gelingen bei der Wohnungssuche und gutes Gelingen bei allen weiteren Dingen, die ihr vorhabt. Ja, danke schön. Tschüss, Jacqueline. Ja, tschüss, Domian. Mit Kakerlaken fing es an heute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Lan, 19 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Ich war ganz baff. Lan kenne ich nicht, den Namen. Ist das also offensichtlich ein Frauenname? Ja, das ist ein Frauenname. Ja. Es erinnert an Local Area Network, aber... Ich erinnere mich völlig daran, ist klar, ja. Nein, das heißt, es ist ein vietnamesischer Name. Ach so. Ah, ja. Ja, ganz exotisch. Ja, also man schreibt das L-A-A-N, ist das richtig? Nein, nur L-A-N. Nur L-A-N. Ja. Liebe Lan. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich reg mich ein bisschen über die alten vietnamesischen Sitten auf. Das ist ja hochexotisch heute. Es Kakerlaken und jetzt reden wir. Ja, ich musste gerade schon die ganze Zeit lachen. Das hat mich nämlich an Vietnam erinnert, als ich mal da zum Besuch war. Also, das ist unglaublich. Die alten vietnamesischen Sitten. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass so 99% unserer Zuschauer und Zuhörer keine Ahnung von alten vietnamesischen Sitten haben. Kläre uns auf. Was sind das für Sitten? Ja, was heißt ungefähr Sitten? Aber das ist so, die sind irgendwie schon alle so erzogen worden, dass es irgendwie auf jeden Fall so ist, dass Männer auf jeden Fall höher stehen als Frauen. Und das geht mir voll auf den Kick. Mhm. Also, jetzt wollen wir nochmal aufklären, deine Herkunft. Ja. Bist du... Sind deine beiden Eltern Vietnamesen? Meine Mutter ist ganz Vietnamesin, mein Vater ist halb Vietnamese, halb Amerikaner. Ja. Aber ich bin in Deutschland geboren worden. Du bist in Deutschland geboren worden. Ja. Also es herrscht dort auch, die Machos herrschen in Vietnam. Kann man so sagen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin irgendwie schon ziemlich europäisiert, eben, dass ich ziemlich selbstbewusst bin, ja. Und eben schon... offen und kommunikativ und alles Mögliche. Du könntest mir sagen, du wohnst nicht in Vietnam, was stört es dich, aber strahlt das denn ab bis in deine Familie hier rein? Also ich habe das Glück, dass meine Eltern noch ziemlich modern sind, also sie haben mich auch ziemlich modern erzogen, aber das ist ja so, dass wir auch natürlich in vietnamesischen Kreisen eben uns auch befinden, allein schon Verwandte und wie gesagt, ich war heute auf so einer Familienfeier und da habe ich das wieder extrem gesehen und deswegen hat mich ja heute so aufgeregt. Was ist denn dir heute da so ganz konkret aufgefallen? Ja, das war so, erstmal ich kam da rein, habe gleich den Tisch gesehen, da hinten saßen natürlich die Männer am oberen Tisch, die Frauen saßen natürlich da ja so ein bisschen in der Ecke, so fast an der Küche. Und so streng ist das, man sitzt gar nicht gemischt an der Mittelmesse. Die Männer haben einen tollen Platz oben. Ja klar, also die Männer sind auf jeden Fall immer da oben. Die thronen wie die Könige. Genau. Was für eine sympathische Kultur. Ja, super. Wo bin ich denn hier? Ich wollte mich gerade aufnehmen. Vielleicht soll ich nach Vietnam auswandern. Nein. Ja, wolltest du vielleicht. Natürlich nicht. Ich bin empört darüber, ja, dass die Frauen, naja, natürlich, dass die Frauen am Katzentisch sitzen. Ja, das ist wirklich so. Und dann war es so, ich hatte aber keine Lust, da bei den Frauen zu sitzen, die über Hauswirtschaft gesprochen haben. Ja. Da bin ich eben rüber zu meinem Vater gegangen und da haben die Leute mich natürlich erstmal alle streng angeguckt. Das glaube ich. Ja, ja, und dann, als ich die dann auch Aufmüpfige, noch... Die aufmüpfige Lan. Ja, genau. Haben die dich ja vertrieben von der Männerecke? Nee, ich habe mich letztes Mal Vater gesetzt, habe mich einfach dahin gehangen und dann konnten sie mich auch nicht mehr wegschleppen, ungefähr. Und auch trotz eben böser Blicke. Und als ich dann anfing zu diskutieren über ich glaube, das war jetzt in so ein Wirtschaft oder sowas ähnliches, und da habe ich eben einen Kommentar dazu gesagt. Und das war plötzlich der ganze still und alle haben mich angeguckt und ich stand da nur, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also das, was ich gesagt habe, war richtig, habe ich mir so gedacht. Und mein Vater nur so mit dem Blick, ja komm, hör auf zu reden, so ungefähr. Also du hast da gar nicht mitzureden nach dem Motto. Nee, genau. Ich darf da überhaupt nicht mitreden, so ungefähr. Ja, also ich bin ja eine Frau. Und aber wenn, wie lange leben deine Eltern in Deutschland schon? Da ich hier geboren bin, 21 Jahre. Ja. Ist das auch Thema bei euch in der Familie? Diskutierst du mit deiner Mutter, mit deinem Vater über diese Rollen? Also die, wie gesagt, die haben mich zwar schon ziemlich modern erzogen, aber dennoch so ein bisschen auf dieses Traditionelle hinweisen. Und sie sagen auch immer, wenn wir jetzt unter ganz vielen Vietnamesen sind, sei ein bisschen respektvoller, sei ruhiger, benimm dich ein bisschen. Und aber sie lassen dir so in der Familie schon deinen Freiraum, dass du... Ja, schon. Wollte gerade sagen, ich bin, sag ich mal, eine Ausnahme, weil ich kenne, wie meine Cousine, die ist schon streng erzogen worden. Das ist auf jeden Fall so. Sag mal so noch ein Beispiel mit dem Tisch, das war ja schon so ein... zum Beispiel mit dem Selbstbewusstsein. Ich bin ziemlich selbstbewusst. Und wenn jetzt einer sagt, ey, du bist attraktiv, dann sage ich zum Beispiel sofort ja, bin ich. Und dann gucken mich natürlich auch alle an und sagen so, was ist das denn für eine? Und wie kann die nur sowas sagen? Und wie ist das denn in Vietnam? Dürfen die Mädels Sex vor der Ehe haben? Es kommt natürlich, ich glaube eher nicht. Also das wird überhaupt nicht angesehen, wenn das passiert. Also dann man ist die gleich unterste Niveau und also keine die, Ahnung. Die Jungfrau für die Ehe ist Jungfrauenschaft ist oberstes Gebot. Ja, auf jeden Fall. Doch schon. Bist du denn ab und zu auch mal in Vietnam gewesen? Oder ja, wie gesagt, zweimal war ich da im Urlaub. Zweimal im Urlaub, ach so, ja genau. Ja, und da habe ich das gemerkt, ich war zum Beispiel in der Disco tanzen, ich natürlich, na klar, ich Musik stürmen auf die Tanzfläche und da habe ich natürlich auch alle angeguckt und gedacht, was ist das denn für eine? Mein Himmel, ist sie wild und ich wollte eigentlich nur ganz normal tanzen und also ich verstehe das da einfach alles nicht und naja, wie gesagt, ich habe mich dann natürlich, irgendwann kam ich mir ein bisschen blöd vor, nachdem mich 600 Leute angeguckt haben und dann habe ich irgendwann gedacht, okay. Also du isst in Vietnam weit weg, du musst das hier ein bisschen aufmischen und setz dich mal ab und zu einfach in die Männerecke, wenn ihr alle da gemeinsam tafelt. Ja, auf jeden Fall, das mache ich jetzt sowieso. Liebe Lan, alles Gute. Liebe Lan, das klingt so schön. Das klingt so wie Liebe. Liebe Lan. Klingt gut. Ja, ne? Ich bin auch lieb. Alles Gute. Tschüss, Lan. Okay, tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. Also, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über exotische, vielleicht Traditionen in fremden Ländern oder über Kakerlaken oder auch über etwas ganz anderes oder auch über etwas ganz Ernstes, wie auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Über Sex können wir uns auch unterhalten, klar. Julia, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Julia. Guten Abend. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich zu dem gestrigen Thema noch was sagen. Geld ist mein Leben. Ganz genau. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt, dass es mein Leben ist, obwohl ich Geld habe, auch nicht wenig Geld habe und mit Sicherheit auch aus einer superreichen Familie komme. Aber ich habe mich so ein bisschen... Halt, du kommst nicht aus einer superreichen... Doch. Ich komme aus einer superreichen... Eine super? Wie superreich denn? Ja, ich würde mal sagen, 5-6 Millionen schwer für meine Eltern mit Sicherheit. Ganz gut. Sind das Geschäftsleute, deine Eltern? Ja. Ja, also beide unabhängig voneinander. Mein Vater hat 2 Firmen und meine Mutter hat auch gastronomische Objekte. Ah. Ja. Also Familie, gut, ist gut Kohle da? Würde ich mal so sagen, ja. Ja? Ja. Wolltest du dich gestern auch zu dem Thema äußern? In welcher Hinsicht wolltest du dich äußern? Ich habe mich so ein bisschen geärgert, muss ich sagen, über die Anrufer teilweise. Also auch vor allem über diesen Fritz, dieses zu sagen, mit unterstützen und dann gehe ich halt mal nach Hamburg und dann gebe ich halt irgendwann mal den Leuten 100 Mark und frage die dann, ob sie 100 Mark Also Fritz war, müssen wir hinzusagen, für die, die gestern nicht dabei waren, Fritz war ein 60-jähriger Multimillionär, der so ein bisschen geizig war, ne? So ein bisschen knauserig und nicht gerne Trinkgeld gegeben hat und auch keine wohltätigen Organisationen unterstützt und so etwas. Aber mal 100 Mark einem Penner gegeben hat, ne? Auf der Straße. Nee, hat er gesagt, kein Penner, Domian. Das ist ja noch das Schlimme an der aber irgendjemand, der hilfsbedürftig aussah. Ne? Ja, genau. Ja, ja und das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also dich hat das geärgert, das hat dich geärgert, ja. Ja, irgendwo schon ein Stück weit. Ja. Also weil ich denke, ja, jetzt einfach zu mir... Wie gesagt, ich habe mich selber finanziert. Mein Vater war nicht unbedingt mit einverstanden, was für eine Berufsausbildung ich mache. Was hast du denn für eine gemacht? Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren und bin dann in die Psychotherapeutenschiene gegangen. Und auf Umwegen dann eben, habe ich halt Trainer gemacht oder ich mache Personaltraining. Und bin auch selber selbstständig. Klar, liegt schon bei uns in der Familie. Und habe mein Studium selber finanziert. Also das heißt, also nicht vom Papa abgehört? Nein, nicht ein Team gemacht. Steht denn an, dass du vielleicht irgendwann mal sehr viel Geld erben wirst? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Freust du dich darauf? Sagen wir es mal so, da ich selber momentan nicht schlecht verdiene und auch einen Lebenspartner habe, der auch sehr viel Geld hat und verdient, weiß ich nicht, ob freuen der richtige Ausdruck ist. Also ich würde mal einfach sagen, ich kann damit umgehen. Also ist das denn so ein vielleicht so ein Traum, den viele von uns so haben, dass man sagt, ach, wenn ich so ein paar Millionen hätte, dann würde ich meinen ganzen Alltag ruhen lassen und würde einfach mein Leben genießen. Würdest du das auch machen? Ich genieße mein Leben, aber ich lasse auch nicht meinen Alltag ruhen. Also das heißt, du würdest deinen Beruf weiter führen, auch wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast. Also ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht wenig Geld. Das ist nicht so, dass ich jetzt... Also, der Anlass war, dass du dich darüber geärgert hast, dass da die Leute knauserig sind, obwohl sie sehr viel Geld haben. Ja, zum Großteil auch. Und das dann eben, ich denke, man kann, also das ist eine persönliche Meinung von mir, ich denke, wenn man Geld hat, kann damit auch umgehen. Oder sollte man versuchen, ein Stück weit mit umgehen zu können, weil auf der einen Seite arbeitet man dafür... Ja, ich glaube nicht, dass man damit umgehen kann, unbedingt aufgrund allein der Tatsache, wenn man Geld hat. Nee. Da gibt es 100.000 Beweise. Ne? Klar, natürlich. Diese Beweise gab es natürlich auch gestern mehrfach. Das ist richtig. Das ist natürlich schon eine Problematik ist. Ja. Aber dieses super geizig sein und auf der anderen Seite dieses, es total raushängen, das finde ich also einfach... finde ich persönlich nicht gut. Okay, umso besser, dass du jetzt dran gewesen bist und die Kritik formuliert hast. Jetzt sollen sich die Millionäre, die zuhören, sich das mal hinter die Ohren schreiben und ein bisschen freigiebiger sein. Ja, zum Großteil schon. Hoffen wir das mal, dass das diese Wirkung hat, Julia. Ja. Alles Gute dir. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Martin, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Martin. Tja, ich wollte mal das Vorurteil Datinglein mal ein bisschen korrigieren. Ja, was ist das für ein Vorurteil? Wenn man so Datingline hört, dann denkt man, das hat kein gutes Image. Ja, ich habe auch für Datingline vor circa einem Jahr meine Traumfrau kennengelernt. Ist es wahr? Ist es wahr? Ja, wir haben jetzt nächste Woche Samstag unser Einjähriges. Aha. Also ich bin alleinerziehender Vater von drei Kindern. Von drei Kindern? Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter, die ist 20. Oh. Mein Sohn, der ist 16. Ja. Und der andere 12. Und die sind alle drei noch im Haus? Nein, meine Tochter, die wohnt mit ihrem Freund zusammen. Die wohnt schon woanders, ja. Aber immerhin und noch. Die anderen Kinder, die sind bei mir. 16 und 12 Jahre alt. Mhm. Ja. Und meine Freundin, die hat auch zwei Söhne. Mhm. Der eine, der ist 16 und der andere, der ist 9. Mhm. Aber der 16-Jährige lebt beim Vater in Stuttgart. Achso. So, jetzt hast du auf dieser Leitung, dieser Telefonleitung angerufen. Ich habe da nicht angerufen. Ich habe meinen Kollegen da drauf gebracht, weil er vor circa zweieinhalb Jahren auch eine Frau darüber kennengelernt hat. Mhm. Die sind mittlerweile seit 2 Jahren verheiratet und haben eine Tochter. Mhm. Und dadurch bin ich da drauf gekommen. Wie hast du es dann konkret gemacht? Ja, da kann man ja so auf die Anzeigen, die sprechen ja irgendwas auf Bandita. Mhm. Und da habe ich mir so die Anzeigen von denen angehört. Also hast du schon doch angerufen selbst, ne? Mhm. Ja, mit meinem Kollegen zusammen. Mhm. Mhm. Ich wusste vorher gar nicht, wie das funktioniert. Achso, der hat mich da drauf gebracht. Ja. Und da kann man ja mit der 3 dann immer eine Dame weiterspringen. Ja, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht. Mit einer 3 springt man eine Dame weiter. Ja, da kann man dann immer zur nächsten kommen. Achso. Und die Frauen sagen im Originalton, haben die was draufgesprochen. Ne? Mhm. So wie ein Anrufbeantworter. Genau. Quasi, ne? Mhm. Und so, dann bist du auf dein Schnuckelchen gestoßen. Ganz genau, aber ich habe die so schnell übersprungen, dass mir danach erstmal die Stimme eingefallen ist. Dass sie total niedlich war und dann habe ich bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, bis ich wieder zu ihr gekommen bin. Achso, bis man das wieder gefunden hat dann. Ja, was, genau. Was hat sie denn da so Wunderbares gesagt, dass du gleich so angemacht warst? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also der genaue Wortlaut kann ich dir nicht mehr sagen, aber das war so ungefähr, sie sucht einen Mann von 12 bis mittags. Ja. Und da habe ich ihr dann nachher drauf gesprochen, dass ich mehr will, als wie nur das. Aha. Ja, und dann habe ich nachher drauf gesprochen, dass ich alleinerziehender Vater von drei Kindern bin und so. Ja. Und dann hat sie mich auch nachher, irgendwie ein paar Tage später, weil sie ist auch durch eine Freundin da drauf gekommen, durch eine Nachbarin. Ja. Also du hast dann deine Telefonnummer hinterlassen, so geht das, ne? Ja, ja. Und dann hat sie dich angerufen. Ganz genau, aber da war sie ziemlich im Stress, weil sie arbeiten musste. Ja. Mein Schatz, die ist jetzt auch am Arbeiten, die hört bestimmt zu. Was macht sie denn heute Nacht? Wo arbeitet sie? Die ist am Arbeiten in so einer Behindertenwohnstätte. Ah ja, die also dann Nachtdienst. Ah ja. Ja, schöne Grüße an deine Freundin. Ricarda. Wie, Ricarda? Ricarda heißt Ricarda, ja. Hm? So, dann habt ihr euch dann zum ersten Mal telefoniert und war sie... Also sie hat mich freitags angerufen. Ja. Das war am 4. Mai letzten Jahres. Mhm. Und am 5. Mai haben wir uns getroffen und seitdem sind wir zusammen. Also, als ich in die Tür rein, ich habe zu ihr schon gesagt am Telefon, alleine so mit ihrer Stimme und so, würde ich da auf der Stelle heiraten. Oh, da kann man aber kräftig enttäuscht werden, ne? Ja, wenn man aber, dann die Person sieht und denkt, ach du lieber Himmel, auf die Stimme bist du so abgefahren. Kann ja sein. Als ich die Tür aufgemacht habe, da konnte ich nichts mehr sagen. Konntest du nichts mehr sagen? Nein, das war wirklich meine Traumfrau. Ich war von der ersten Sekunde an in diese Frau verliebt. Also ich habe ja neulich schon mal hier so ein bisschen das thematisiert. Ich persönlich glaube ja nicht an die Liebe auf den ersten Blick, aber du scheinst anders erlebt zu haben, ne? Ja, das ist auch jetzt nicht nur von meiner Seite, das ist von beiden Seiten. Also sagen wir im Klartext, es ist wie ein Sechser im Lotto. Besser, glaube ich. Noch besser, genau. Das ist besser und die Kinder, die verstehen sich alle super. Also ist ja insofern schon interessant, dass es dein allererster Versuch war und dann die erste Frau auch noch, die du, der du deine Nummer hinterlassen hast. Ganz ne? genau. Und gleich hat's gefunkt. Ja, das war praktisch gesehen die einzige Frau, der ich überhaupt meine Telefonnummer hinterlassen habe. Völlig verrückt, ja. Das Glück war dir hold voriges Jahr. Und so habe ich mir meine Traumfrau immer vorgestellt und ich habe sie jetzt. So, und ich wünsche dir und deiner Traumfrau, der Ricarda, dass ihr immer zusammenbleibt und immer glücklich seid. Das will ich auch hoffen. Das ist doch ein guter Wunsch. Ich weiß ja, dass wir nicht grüßen dürfen, aber grüß du sie mal. Ich habe doch gar schon Hallo Ricarda gesagt. Dann ist alles klar. Ich wünsche dir und dein Team alles Gute. Dankeschön, Martin. Und ich höre dir oft zu, weil ich nachts immer mit dem LKW unterwegs bin. Ah, ja, ja. Grüßen wir auch mal all die LKW-Fahrer im Moment. Ganz genau. Das machen wir. Tschüss, Martin. Alles klar. Tschüss. Ich bin verbunden mit Liske. Und Liske ist... wie alt? 18. 18 Jahre. Hallo Domian. Hallo Liske. Also, ich brauche deinen Rat. Leg los. Ich bin seit einem Jahr und 9 Monaten mit meinem Freund zusammen und wir hatten uns auch verlobt. Und das Problem ist, dass das in eine Abhängigkeit gegangen ist. Es ist das Problem, dass ich mich mit seinen Eltern überhaupt nicht mehr verstehe, dadurch, dass ich schwanger geworden bin. Wurde er vor die Wahl gestellt, entweder ich oder eben meine Familie. In welchem Monat bist du im Moment schwanger? Ich war schwanger. Ach, das Kind ist da. Da bin ich schwanger geworden und da fingen die Probleme eben an. Ja. Dass seine Eltern ihn vor die Wahl gestellt haben, entweder ich oder seine Familie. Und er hat sich natürlich gegen uns entschlossen. Das war eigentlich schon klar. Und nach 2 Wochen stand er eben wieder vor der Tür und hat zu mir gesagt, er weiß nicht, was ich mache. Er weiß nicht, was er machen soll und er liebt mich und er braucht uns beide. Und ich natürlich habe ihn wieder reingelassen und dann ging das los, dass er in der Schwangerschaft immer nur weg wollte und ich habe mich ziemlich einsam gefühlt und wollte auch gerne auf der Beine bleiben. Was heißt weg wollte? Er wollte auf die Rolle gehen oder wie? Er wollte feiern gehen, ach so. Ja. Und natürlich morgens stand er dann besoffen vor meiner Tür und hat gesagt, dass das Kind nicht von ihm ist und hat mir sagen wollen, ja, dass ich in der Schwangerschaft dann mit anderen Leuten rummachen könnte, weil ich bin ja schwanger und ich kann ja nicht mehr schwanger werden, also kann ich auch genauso gut ohne Gummi. So gesehen. Also. Und dass es eben nicht so ist, als Selbstbestätigung musste ich dann eben mit ihm schlafen. Und das ist dann da, von da an ist das eben in eine gewisse Abhängigkeit gegangen. Was bedeutet Abhängigkeit? Inwiefern Abhängigkeit? Wer ist von wem abhängig? Du von ihm? Ich von ihm. Warum? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also er hat dich, so wie du es gerade erzählt hast, quasi gezwungen, mit ihm zu schlafen. Er war ein besoffener. So in der Situation auch, dass er besoffen nach Hause kam und sagte, ja, jetzt komm dann jetzt los. Ja, ungefähr so. So, und wieso ist da eine Abhängigkeit raus entstanden? Weil es noch weiter ging. Ich habe ja als Unterstützung meine Familie, weil ich eben zu Hause gewohnt habe. Ja. Und da habe ich mich irgendwo noch geborgen gefühlt. Bloß das Problem ist, wie ich das Kind bekommen habe, musste ich ja in eine Wohnung ziehen und musste dann natürlich ins kalte Wasser springen, was klar ist. Und dadurch bin ich in eine noch mehr Abhängigkeit gegangen, weil die Freunde haben sich abgeschnitten, weil eben keiner mehr da war, weil die andere Interessen nicht mit mir geteilt haben. Ich habe versucht, irgendwo den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber ich bin eigentlich die ganze Woche immer alleine gewesen und er kam dann erst am Wochenende eben nur da, weil er in Oldenburg stationiert ist. Aber er wohnt eigentlich mit in der Wohnung? Nein, er wohnt bei seiner bei seinen Eltern. Ach so, Die wohnen ein paar Dörfer weiter. Und Wochenende ist er dann eben immer bei mir und ich habe mich dann eben so alleine gefühlt, weil ich manchmal das Gefühl eben habe, dass ich nur Mutter bin und ich brauche auch irgendwo mein... Aber hattest du nicht, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass du hast deinen ganzen Freundeskreis verloren? Ja, also... Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich bin schwanger geworden, von da an hat sich auch keiner mehr gemeldet, weil ich Wochenende nicht weggegangen bin, mit dem dicken Bauch, das hätte ich auch nicht gewollt, des Kindes wegen der schlechten Luft und das alles. Also ist jetzt deine einzige Bezugsperson dein Freund, der dann mal am Wochenende nach Hause kommt? Eben, Und dann wohnt er denn am Wochenende dann wenigstens bei dir? Also am Wochenende, am Anfang ist es so gewesen, dann zwischendurch wieder, weil ich mich mit seiner Familie verkracht habe, hat er dann zu Hause geschlafen oder es wieder losging, dass wir uns gestritten haben, dass er dann wieder weggefahren ist. Und du sitzt die ganze Woche allein zu Hause, kümmerst dich um dein Kind und hast kaum so gut wie keine Kontakte, außer zu deiner Familie vielleicht. Ja, genau. Und jetzt, ich habe jetzt eben meine ehemalige beste Freundin wiedergefunden, also wir haben uns wieder gefunden und jetzt habe ich sie als Unterstützung da und da traue ich mir auch schon mehr. Ah ja, aber immerhin, ne? Ist ja ein Anfang, ne? Ist die beste Freundin ist wieder da. Ja. Und jetzt sag mir mal, das ist mir so ein bisschen undurchschaubar, diese Beziehung zu deinem Freund. Eigentlich redest du nur schlecht darüber im Moment. Ja, das ist das Problem. Ich rede schlecht darüber, aber... Ich meine das nicht negativ. Ja, also, natürlich, ich weiß das, ich verstehe dich. Das sagen alle zu mir, warum, du redest so schlecht darüber, warum machst du nicht Schluss, warum gehst du nicht deinen eigenen Weg? Ich bin in dieser Beziehung, in einem Jahr und 9 Monate, ich habe alles da wirklich reingesteckt. Wenn ich liebe, dann liebe ich auch richtig. Ich habe ihm wirklich alles gegeben, von A bis Z. Gut, aber das ist ja noch keine Rechtfertigung. Gut, was man mal gemacht hat und wenn man mal alles gegeben hat, das soll man ja auch in der Liebe machen. Aber das ist ja noch keine Rechtfertigung dafür, dass man mit jemandem zusammenbleibt, den man nun jetzt nicht mehr liebt. Doch, ich liebe ihn ja, das ist das Problem. Was liebst du denn an ihm noch? Ich weiß es nicht, deswegen. Deswegen rufe ich auch an, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß, was ich machen soll. Also, alle sagen, trenn dich von ihm. Habt ihr schöne Zeiten noch miteinander? Mal ja, mal nein. Was ist denn schön, wenn ihr zusammen seid? Er kann sehr, sehr lieb sein. Er geht lieb mit seinem Sohn um. Ja gut, das geht jetzt mal voraus, dass er lieb mit seinem Sohn aussieht. Er holt mich irgendwo am Wochenende mal raus, weil meine Familie hat ja ihr eigenes Leben und ich muss ja irgendwo auch mein eigenes Leben versuchen zu leben. Und er holt mich dann eben mal raus, dass man mal irgendwo hinfahren oder überhaupt, dass er mir mal den Sitzen abnimmt, weil es ist ja keiner da, wo ich mal sagen kann, kann ich vielleicht mal... Das sind aber alles bescheidene Ansprüche, die du hast. Ich meine, das ist ja eigentlich selbstverständlich. A, dass er freundlich und nett zu seinem Sohn ist, dass er auch mal mit dir rausfährt, das ist ja nur noch auch nichts Besonderes. Ne? Ja, für mich nicht mehr. Für mich ist das... Klar, aber das ist ja noch keine Grundlage für eine Liebe, sage ich mal. Das beweist dann auch keine. Welcher Charakterzug ist denn an ihm, von dem du sagst, das ist wirklich sehr liebenswert, was Besonderes, von hoher Qualität? Keiner mehr. Keiner mehr? Eigentlich nicht mehr, nein. Siehst du, darauf wollte ich hinaus. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich keiner mehr, ja. Hm. Das ist ein hartes Urteil, was du da gerade gesprochen hast. Ja. Ist dir klar, ne? Eigentlich sagt dieser Satz, den du gerade gesagt hast, sagt alles aus, dass du mit diesem Mann eigentlich nicht mehr in einer Beziehung zusammen sein solltest. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen kann, weil er ist sehr brutal, also nicht zu mir. Er ist zwar schon mal handgreiflich gewesen und da, wo ich jetzt sage, dass ich da raus muss, bevor das schlimmer wird, bevor sich überhaupt noch an mich oder an das Kind vergreift. Hat er dich schon mal geschlagen? Nicht geschlagen, aber vom Bett getreten, sagen wir mal so. Mhm. Aber er ist jemand, der sagt, wenn er mich nicht haben kann, dann keiner. Mhm. Naja, das sind so Mackersprüche. Muss er halt kapieren, dass du nicht sein Besitz bist. Dass du nicht irgendein Gegenstand bist, den man sich in ein Auto in die Garage stellt und bei Bedarf mal die Garage aufschließt und es rausholt. Das muss der junge Mann erstmal kapieren, dass du eine eigenständige Person bist. Ja. Und das tut er einfach nicht. So, aber ich glaube aber auch, Ilske, dass du auch an vielem mitschuld bist. Ja, natürlich. Ne, dass du dich zu sehr auch abgekapselt hast und dich vielleicht auch zu sehr auf diesen Mann konzentriert hast. Ja. Deswegen finde ich es gut, dass du den ersten Schritt gemacht hast zu deiner ehemals besten Freundin. Ja. Das ist ja wieder ein Einstieg vielleicht auch in andere Welten, dass du auch wieder andere Eindrücke mitbekommst. Ja, das stimmt. Und sie hat das genau das Gleiche durchgemacht und sie gibt mir Ratschläge und sagt, wie ich da rauskommen kann. So, und ich finde... Man muss es nur wollen. Ja, man muss es wirklich wollen. Und du musst halt sehen, dass du wieder in Kontakt mit Menschen kommst, dass du irgendwo hingehst, was auch... Ja, das tue ich jetzt, ja. Ja. Das Problem ist, er hängt mir dann an den Hacken. Er ist wie ein Schatten. Ja, aber er ist die ganze Woche doch gar nicht da. Am Wochenende. Ich komme ja nur eben am Wochenende raus. Alle zwei Wochen, alle zwei Wochen am Samstag kommt mal meine große Schwester und passt mal auf die Lippen auf. Die kann auch nicht immer. Und deswegen geht gut, aber also, du bist nicht die einzige alleinerziehende Mutter. Nee, das stimmt. Nee, da gibt es auch Modelle, wo man sich gegenseitig hilft, wenn du vielleicht eine andere junge Mutter kennenlernst. Das wäre mal eine Möglichkeit, dass du das mal recherchierst, wo du solche Frauen kennenlernen kannst, dass man gegenseitig mal auf die Kinder aufpasst und eine kann dann mal irgendwas unternehmen. Also ich finde, du musst kontinuierlich jetzt versuchen, dein eigenes Leben neu zu ordnen und aufzubauen. Damit du einfach auch mit anderen Dingen konfrontiert wirst. Und letztendlich musst du dich, nach dem, was du gerade gesagt hast, Liska, musst du dich von diesem Mann trennen. Ja. Als Beziehung musst du dich von ihm trennen. Du solltest versuchen, um des Kindes willen eine einigermaßen gute freundschaftliche Bindung aufrechtzuerhalten. Ja. Aber als Liebesbeziehung ist das ja eigentlich der Horror, den du da beschreibst. Ja, es ist der Horror. Also, ich vermute mal, dass er dich auch jetzt noch immer mehr oder weniger zwingt, mit ihm zu schlafen, oder? Ja. Und du hast dabei keine Empfindungen? Nein, nicht mehr, nein. Mhm. Deswegen will ich da raus, ich muss da raus, weil wenn ich das jetzt so weitermache, ich habe die Verantwortung für mein Kind und wenn das wirklich so weitergeht, dann bin ich irgendwann nur noch ein Frack und dann wird vielleicht noch mein Kind weggenommen und das will ich nicht, so weit soll das nicht kommen. Genau, sehe ich genauso. Du bist ja erst 18 Jahre alt und hast du alle Chancen, wirklich jetzt noch den Dreh zu kriegen. Und jede Woche, jeden Monat, den du weiter dieses Leben führst, ist zu viel und verstrickt dich weiter in auch in dieser Abhängigkeit, wie du das am Anfang gesagt hast. Ja. Ja. Liebe Liske, möchtest du vielleicht noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Würde ich ja, gerne anbieten. Ja? Dann, das ist die Heide heute Nacht hier bei mir. Das ist eine neue Kollegin, sehr nette Frau. Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen und toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Hey, auf die Sekunde, 1.30 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 50 Sekunden auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht und das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden. Ganz einfach, wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ein Hinweis in eigener Sache: nächste Woche Montag und nächste Woche Dienstag. Dienstag ist ja 1. Mai, aber Montag und Dienstag findet diese Sendung nicht statt. Nicht im Radio und nicht im Fernsehen. Wir sind dann erst wieder nächste Woche da, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dieses schon mal als Hinweis. Jetzt bin ich verbunden mit dem 13-jährigen Pablo. Morgen, Pablo. Hallo. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, also ich habe Neurodermitis. Neurodermitis? Das ist eine, ja, das ist eine Hautkrankheit, das wirst du wahrscheinlich wissen. Ja, eine sehr schlimme Hautkrankheit. Ja, also bei mir nicht so schlimm. Welche Partien am Körper sind betroffen bei dir? Ja, also Rücken, Arme, Oberschenkel, Gesicht und Hände vor allen Dingen. Beschreib doch mal kurz für die Leute, die sich nicht so auskennen mit dieser Krankheit, wie sich das äußert, wie die Haut aussieht. Ja, also rissig und also überall so komische, also Hautfetzen und so, die von der alten Haut, weil da ja immer neue sich entwickelt und so. Also schuppig, ne, kann man sagen. Ja, genau. Juckt es sehr? Ja, ziemlich. Also, weiß ich nicht. Wenn ich mich kratze, fällt immer was runter und so. Und wenn man kratzt, wird es, glaube ich, immer noch schlimmer und man sollte es eigentlich nicht tun, ne? Ja, stimmt. Das sagt der Arzt dann auch immer. Aber ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so Reflex, dass man dann kratzt. Wie lange hast du die Krankheit schon? Ja, seit ich klein bin. Also, mit einem Jahr hat man das festgestellt, dass ich das hatte. Im Gesicht hast du es nicht? Doch, im Gesicht auch. Im Gesicht auch? Ja. Achso. Also ist ja praktisch so der größte und wichtigste Teil des Körpers betroffen, ne? Ja, stimmt, ja. Ist also, das, ja, so, weiß ich nicht, ein Freund in der Schule hänseln mich dann auch immer so. Wollte ich gerade fragen. Ja, zum Beispiel, wenn ich einem die Hand geben will oder so, dann sagen die, geh mal weg mit deiner Schlangenhand oder so. Also die Leute ekeln sich vor dir. Ja, genau. Wie sieht's im Gesicht aus? Schämst du dich auch für dein Gesicht? Also, ja, so im Gesicht selber ist es nicht so vertreten, aber so am Hals und so, und dann sieht man halt immer, wenn da was runterfällt, so das auf dem T-Shirt und so, wenn ich schwarze Klamotten anhabe und so. Achso, dann haben wir es gerade doch nicht richtig verstanden. Also, so die Stirn und die Wangen, die sind nicht befallen. Ja, nicht stark. Ein bisschen. Aber es fällt trotzdem manchmal was runter. Du bist also ausgesetzt, so von seitdem du Kind bist, so mit Hänseleien. Ja. Genau. Wie reagierst du darauf, wenn die Leute... Ja, entweder gehe ich einfach weg oder ich lache einfach mit oder so. Aber es trifft mich trotzdem auch, wenn ich mitlache oder so. Also. Wie ist denn das, machst du auch normalen Schulsport? Ja. Das heißt, auch Schwimmen, Schwimmunterricht? Ja. Das heißt, da sehen die Leute dich ja dann so richtig, ne? Ja, aber weiß ich nicht, das Wasser überdeckt das irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung. Na gut, aber man geht ja in die Dusche und man läuft in der Badehose rum, es gibt ja immer so einige Minuten, wo die Leute einen dann doch angucken. Ja, klar. Ist dir das besonders unangenehm und peinlich? Ja, also die sehen es dann meistens so in der Halsgegend, weil da am Kragen immer das reibt und so und dann errötet das alles und ja, dann sieht man das halt total so. Gibt es denn überhaupt einen Freund, einen Kumpel oder eine Freundin, die dich so nimmt, wie du bist? Und wo ja, alle? Also ich habe eine Freundin, die ist, also ich dachte schon so von vornherein, dass sie nur auch so aufs Aussehen achtet, so aufs Äußere und so. Aber das war dann so ein Schuss nach hinten. Dann ist sie also auf mich los, auf mich zugegangen und hat halt sich mit anderen mit mir unterhalten und so. Ja. Ja, und das ist jetzt so meine erste Beziehung. Ach so, nicht nur einfach nur gute Freunde, sondern ist auch, seid auch verliebt ineinander. Ja, genau. Ah ja, das ist natürlich toll. Und sie hat damit keine Probleme? Nein, überhaupt nicht. Und sie hat auch keine Hemmung, dich anzufassen, dich Nein, zu streicheln? Gar nicht. Ja. Ist aber eine tolle Sache, ne? Ja. Und auch wichtig vor allen Dingen. Ja. Ja. Also, sie spricht auch mit mir darüber, wenn ich Probleme habe oder so. Aber ich weiß nicht, sie versteht das nicht, dass mich auch mal Leute beleidigen oder so. Weil sie eigentlich damit so mich so nimmt, wie ich bin und die anderen eben nicht so. Ist aber ein tolles Mädchen. Wie erklärst du dir das? Hat sie in der Familie vielleicht auch einen Krankheitsfall und ist aufgeklärt deshalb? Also, das hat sie nicht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, sie nimmt fast jeden Menschen so, wie er ist. Es sei denn so, ja, Behinderte, den Behinderten schenkt, also ich habe einen behinderten Bruder und sie schenkt ihm also ziemlich viel Aufmerksamkeit, wenn sie bei mir ist zum Beispiel oder so. Also Pablo, ich glaube, da hast du verdammtes Glück gehabt, was du da für ein Mädchen kennengelernt hast. Hast du die in der Schule kennengelernt? Ist das eine Schule? Nee, die habe ich auf einer Reise kennengelernt und zum Glück wohnt die auch hier in der Nähe von mir, wo ich wohne. Das ist meistens nicht so, wenn ich da Mädchen kennenlerne, dann wohnt die irgendwo in, was weiß ich, so in Bayern oder so. Ja. Und dann bringt das schon von vornherein nichts. Klar. So, nur ist diese Neurodermitis wirklich eine schlimme Krankheit und viele, viele, viele Menschen plagen sich damit rum. Was hast du denn bisher, was hat man mit dir so medizinisch gemacht? Was hast du bisher so vielleicht auch über dich ergehen lassen müssen? Ja, also ich habe 1000 Cremes verschrieben gekriegt vom Arzt. Und also nicht eine davon hat richtig geholfen, weil du trägst die auf eine Woche lang und dann mal 2 Tage nicht. Ja, und dann ist es genauso wie vorher. Warst du schon mal weg irgendwie in Kur? Nee, das noch nicht. Ja. Bist du oft bei Ärzten? Heißt diese Krankheit auch, dass du ständig mit Ärzten in Kontakt bist? Ja, nur wenn ich es gibt so Schübe manchmal im Winter wegen der Kälte. Das trocknet das ein bisschen aus und dann bin ich so beim Arzt und der untersucht mich dann genauer und so. Ach so. Und der verschreibt mir dann manchmal so Badeöl oder sowas. Aber letztendlich ist es alles für die Katzen, meinst du? Ja, genau. Ja. Hast du das so bemerkt an dir? Du hast gerade gesagt, es gibt im Winter schon mal so Schübe. Bemerkst du sonst vielleicht auch, dass die Krankheit schlimmer wird, wenn du beispielsweise traurig bist oder wenn du Stress in der Schule hast oder so? Gibt es da auch einen Zusammenhang? Ja, unter Stress sehr doll. Also ich habe anderen Stress irgendwo und ich merke das richtig, was weiß ich, wenn ich in den Ferien mal so ein paar Tage relaxe, geht es total zurück. Ja, und dann, wenn ich dann in der Schule wieder bin, und dann wieder diesen täglichen Schulstress erleben, fängt es halt wieder total doll an. Also. Ja. Kennst du irgendeinen Jungen in deinem Alter oder ein Mädchen, die auch diese Krankheit haben? Ja, also ich habe es geerbt von meinem Onkel, das sollte ich vielleicht noch sagen. Der hat es also so doll, dass wenn er sich bückt, der Rücken aufreißt. Also richtig man das Fleisch sehen kann und so, richtig am Bluten ist und weiß ich nicht, er tut aber auch nichts dagegen. Ich würde mal sagen, dass es seine eigene Schuld ist. Dein Onkel ist viel älter als du vermutlich. Ja, nicht vermutlich, okay. Mit Sicherheit. 23 ist der. Achso, also auch noch nicht so ganz alt. Also, nee. Ja. Ja. Nee, meine Frage war auch noch in deinem Alter. Kennst du Leute in deinem Alter, die das auch haben? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht so. Gab es denn mal, also du hast... ich habe nur ein paar Freunde, die haben diese Krankheit, oder die meinen das zumindest und sagen das. Das soll dann so ein komischer Pilzeffekt sein oder sowas davon. Aber so genau mit dem Pilz habe ich mich noch nicht... Wir müssen auch nochmal hinzusagen, dass Neurodermitis nicht ansteckend ist, ne? Ja, also genau. Dich kann man wirklich anfassen, solange man will. Man kriegt diese Krankheit so nicht, ne? Auf diesem Weg. Du hast gerade von deinem Glück erzählt, dass du eine Freundin hast, die dich so nimmt, wie du bist. Gab es denn in den letzten Jahren auch mal einen guten Freund, mit dem du sehr eng befreundet warst, der dich auch so genommen hat, wie du bist? Ja, also mit den Freunden habe ich eigentlich meistens nicht so das Problem, weil die meisten kennen mich schon so ab der Grundschule schon. Ach so. Und da hatte ich es also noch nicht so doll. Ist halt jetzt immer schlimmer geworden und ja, die ich schon da ankenne, die wissen, dass das nicht ansteckend ist und so. Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Pläne? Weißt du das, was deine Eltern vielleicht mit Ärzten noch überlegt haben, was demnächst gemacht werden könnte mit dir? Weißt du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lieber Pablo, du bist ein toller Junge, finde ich, für deine 13 Jahre. Mann, Mann. Dankeschön. Haben uns toll unterhalten. Und ich gratuliere dir wirklich für deine Freundin. Das ist eine tolle Sache und, glaube ich, auch eine große Hilfe, wenn man so eine Krankheit hat. Wenn man einen Menschen neben sich stehen hat, neben deinen Eltern in deinem Fall natürlich auch deiner Familie, die so richtig zu dir steht, ne? Ja. Ja. Alles Gute, alles Liebe, Pavel. Tschüss. Ja, tschüss. Tino oder Timo, 29. Grüße dich. Guten Morgen. Tino? Jawohl. Mit N. Heute ist der Abend der seltsamen Namen. Ja. Liske und Lahn, Tino. Also, zu dir, zu deinem Thema. Ich rufe an wegen meinem Bruder. Mein Bruder, der wurde letzten Monat ermordet. Und ich habe gemerkt, dass ich etwas versäumt habe. Und zwar versäumt habe, ihm zu Lebzeiten zu sagen, wie viel er mir eigentlich bedeutet hat. Dein Bruder ist letzten Monat ermordet worden? Ja, der ist... Wie alt war er? Er war 33 jetzt. Und was ist da genau passiert? Also er ist gebürtig aus Kroatien, aus erster Ehe. Ich bin Deutscher, ich bin hier geboren. Mhm. Er ist unten aufgewachsen und durch den Krieg, die Situation ist er nicht so besonders. Mhm. Hat auch wenig Geld verdient und hat sich auf eine dubiose Schmugglerbande eingelassen, um ein bisschen Geld sich dazu zu verdienen, weil... Hier in Deutschland oder in Kroatien? Nein, in Kroatien. In Kroatien. Er ist unten geboren und ist auch unten... Achso, ich dachte, er wäre auch dann... Nee. Wollte sich da ein bisschen Geld verdienen und hat sich bereit erklärt, Leute über die Grenze zu schmuggeln und bekommt von dieser Bande ein bisschen Geld. Mhm. Das ging 2-3 Mal gut, bis er dann erwischt wurde von der Polizei. Er ist dann auch im Gefängnis gelandet und hat sich dann entschlossen, dass er sich von der Bande abkapselt und die haben zwar gesagt, okay, er kann raus, aber bei der Bande ist es so, dass sie sich dann innerhalb von einem Jahr an den Leuten rächen, aus Angst, dass sie diejenigen nicht verraten. Und der ist von einem Bandenmitglied dann ermordet worden? Richtig, also der Auftraggeber ist zwar der Polizei bekannt, aber die können gegen den nichts unternehmen, weil sie keine Beweise haben. Wie ist er ermordet worden? Durch einen Kopfschuss. Also im Polizeibericht steht auch, dass er ihr Würgemal am Hals hat und übersät ist mit Hämatom am ganzen Körper, aber letztendlich durch den Kopfschuss. Und wo ist das genau passiert? Das war in Zagreb. Also in seiner Wohnung? Stadt eigentlich. Nee, das war... Auf offener Straße? Nee, nicht auf offener Straße. In Zagreb gibt es sowas wie einen Baggersee am Stadtrand und da ist es passiert. Wann hast du davon erfahren? Relativ schnell danach, oder? Sonntagmorgen davon erfahren. Sonntagmorgen, wann ist es passiert? Am 18. Mai, das war ein Sonntag, Samstagssonntag. Ach so. Also sofort erfahren. Richtig, Wie war denn dein Verhältnis? Wie eng war die Bindung? Ihr habt euch denn ja nicht so oft gesehen, offensichtlich, ne? Ja, eigentlich war das Verhältnis ziemlich gut, weil dadurch, dass wir uns selten gesehen haben, gab es auch nie so Streitereien oder so. Also immer wenn ich dann runtergefahren bin, das war dann damals, wie ich kleiner war, in den Schulferien so 3-4 Mal im Jahr. Und wir haben ziemlich viel unternommen und so. War der große Bruder, warst du wahrscheinlich stolz drauf, ne? Richtig, Nur jetzt, wie dann der Krieg angefangen hat und ich muss auch sagen, er ist eigentlich so ein großer Träumer immer gewesen. Mhm. Er hat zwar einen Beruf gelernt, aber sein großer Traum war immer, dass er mal ein Musiker wird und er wird irgendwann mal groß und bekannt und was mich gestört hat, war, nicht, dass er eben diesen Traum hatte, sondern dass er nicht nebenher noch arbeiten ging. Mhm. Wieso kam es eigentlich, dass er, auch als die Turbulenzen immer dramatischer dort unten wurden, dass er nicht nach Deutschland gekommen ist? Keine Ahnung. Er wollte dort unten bleiben. Ich meine, ist ja irgendwo auch verständlich. Ich würde jetzt auch nicht wegziehen, nur wenn es irgendwie Probleme in Deutschland gäbe. Klar, ja. Also das Verhältnis war gut, würdest du sagen? Und ja, bis eben die letzten 3 Jahre, wie dann eben die Situation dann auch in Kroatien schlechter wurde mit den Privatisierungen der Firmen. Die Firmen konnten dann auch die Leute nicht so bezahlen. Mhm. Es gibt also heute noch bei meiner Tante zum Beispiel, die arbeitet schon den 3. Monat umsonst in der Firma, weil die eben keine Gelder haben, beziehungsweise die Konten einfach gesperrt wurden von den Auftraggebern. Die Leute arbeiten trotzdem weiter. Wann hattest du denn den letzten Kontakt mit deinem Bruder? Das war vor 2 Jahren. Ach, so lange her. Auch nicht mal telefoniert zwischendurch oder so? Nee, weil er hatte mich enttäuscht, sehen Sie, weil er sich eigentlich nur noch gemeldet hatte, wenn er Geld gebraucht hat. Ja, dann hat er sich an mich erinnert, hat dann angerufen, gefragt, ob ich irgendwas schicken könnte. Ja, und dann habe ich das eben ja ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, als das Gespräch anfing, mein Bruder ist ermordet worden und ich hätte so gerne irgendwie noch etwas mit ihm geklärt, ne? So sinngemäß hast du es gesagt. Richtig, ja. Was genau ist das? Ja, jetzt einfach nur, ja, einfach das ihm zu sagen, wie viel er mir bedeutet und ja, dass ich irgendwo auch Verständnis habe für seine Lage und wusstest du, dass er da in so dubiose Geschäfte verwickelt war? War das euch der Familie klar? Nein, weniger. Eigentlich gar nicht. Was habt ihr denn gedacht, was er da so macht und wie er sein Geld verdient? Wir haben zwar gewusst, dass er ja eben immer diesen Traum hatte von Musiker und auch wenig arbeiten geht, aber ja, wir dachten eigentlich, dass er sich so durchhangelt. Du warst dann auch nicht zur Beerdigung deines Bruders? Nein, ich konnte nicht runterfahren. Waren deine Eltern auf der Beerdigung? Meine Mutter war. Deine Mutter war da. Redest du jetzt? Deine Mutter ist auch jetzt in Deutschland wieder. Die ist wieder zurück. Die ist in Deutschland. Ja. Redest du mit deiner Mutter sehr viel über den Bruder? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, weil ich merke auch, ihr fällt es unheimlich schwer und jedes Mal, wenn ich das Thema noch aufgreife, also ich denke, es ist noch zu frisch, dann fängt sie an zu weinen und ich kann sie da noch kaum beruhigen. Ich glaube, das ist immer sehr schwierig und das ist so unlösbar, das Problem. Wenn jemand verstorben ist oder durch ein Verbrechen sogar zu Tode kam, wenn man noch etwas sagen hätte wollen, wenn man noch etwas klären wollte und hat das nicht mehr tun können. Richtig. Ich glaube, das ist eine... irgendwie so eine Last, das drückt. Vielleicht hilft es dir so ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, bist du ein gläubiger Mensch? Eigentlich weniger. Dass man, es muss ja auch nicht unbedingt mit einem traditionellen Glauben verbunden sein, dass man zumindest innerlich so meditativ Zwiesprache mit dem Toten hält. Das ist vielleicht durch Gedanken oder dass du vielleicht in Form eines Tagebuches oder Briefe an ihn vielleicht einfach mal so formulierst. Vielleicht tut dir das gut. Experimentiere doch mal damit. Ich kann es probieren, ja. Aber ich denke nicht, dass es weiterhilft. Ich weiß es auch nicht. Es ist so eine Idee halt nur von mir. Weil du kannst ja nicht mal zum Grab gehen. Viele Menschen machen das ja. Die gehen zum Grab und sprechen am Grab mit demjenigen. Und das tut dann der eigenen Seele halt auch gut, das zu machen. Das kannst du ja auch nicht machen. Nee, es ist ja auch nicht der Tod, der mich so belastet hat. Nee, du möchtest halt letztendlich ihm noch Dinge sagen, ne? Richtig. Wie du empfindest und empfunden hast. Ich würde dir auch gerne nochmal das Angebot machen, Tino, mit meiner Psychologin zu reden. Vielleicht hat die auch noch eine Idee, was du machen könntest. Alles Gute von Herzen. Leg mal auf und die Heide ruft dich gleich nochmal. Alles klar, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit... Frage meine Regie, wer ist jetzt dran? Meine Regie schweigt. Ja, das ist die Sigrid und Sigrid ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domina. Nein, Domina heiße ich nicht. Jürgen. Ja, Jürgen oder Domian. Nein, Jürgen. Jürgen, okay. Okay. Sigrid, guten Morgen. Es ist ganz schwer bei mir. Was ist denn los? Mein Mann ist letztes Jahr verstorben, hatten 7 Jahre keinen Kontakt mit unserem Sohn, aber auch nicht zur Beerdigung, gar nichts. Und bevor die 6 Wochen rum waren, kriegte ich dann von einem Anwalt ein Schreiben, dass er sein väterliches Licht haben wollte. Das war was, sein väterliches Licht? Ja, okay, das war alles okay. Hätte ich auch gerne gemacht. Er hätte zwar mehr gekriegt wie sonst. Sag mal, warum ihr 7 Jahre keinen Kontakt mit dem Sohn hattet? Warum? Ja, das kann ich dir sagen. Mein Mann hatte eine schwere Herzoperation, lag 7 Wochen im Koma. Und wie dann alles wieder soweit in der Reihe war, wurde mein Mann erwerbsunfähig. Und da hat mein Mann zu meinem Sohn gesagt, pass mal auf. Es ist nicht mehr so, hier Papa gibt mal, Mutti gibt mal, weil wir beide berufstätig waren. Wir haben ihn bis zu seinem 35. Lebensjahr immer unterstützt, alles. Und dann sagt er, Mutti und ich, wir wollen jetzt auch leben. Ihr seid alt genug, er ist verheiratet, hat eine Tochter, alles. Naja, mit 35 kann man das ja auch so sagen. Ja, genau. Und dann hat man gesagt, ich weiß nicht, wann ich jetzt an Erwerbsunfähigkeit Erwerbsfähigkeitsrente bekomme. Mhm. Ja, und jetzt ist mal Schluss. Mhm. Und da hat er sich zurückgezogen. Und das war vor 7 Jahren. Ja, genau. Also war er quasi, er war eingeschnappt, beleidigt, dass dein Mann den Geldhahn zugedreht hat. Genau. Mhm. Und er hat sich dann auch nicht mehr gemeldet. Das war eben, wir haben ihn letztes Mal gesehen, das war am 22.06. Am 21. hatte er Geburtstag, da hatte er uns angerufen und gesagt, seine Frau wäre krank und. Er kommt morgen. Mhm. Am 22.06.94 haben wir ihn letztes Mal gesehen. Mhm. Da hat er sein Geburtstagsgeschenk abgeholt, alles okay. Und dann haben wir erst wieder was gehört, kurz vor Weihnachten. Mhm. Und hatte uns dann ein frohes Weihnachtsfest gewünscht und ein frohes neues Jahr. Wir sollten unseren Weg gehen, er geht seinen Weg. Mhm. Alles okay. Mhm. Ja, mein Mann hat auch dann zwischendurch mal versucht, mit ihm zu sprechen, war auch okay. Und dann gar nichts mehr gehört. Und mein Mann war dann die letzten paar Jahre seit 96 dann im Rollstuhl. Das heißt, der Sohn hat sich auch nicht um deinen Mann gekümmert, als Nein. er schwer und immer schwerer krank wurde? Ja, gar nicht. Wusste er denn davon, dass dein Mann, dass sein Vater so erkrankt war? So ja, sehr, das ja er wusste alles. Mhm. Mhm. Durch meine Schwägerin und meine Schwiegermutter wusste er alles. Mhm. Mhm. Und zuletzt ist mein Mann letztes Jahr am 18. April ist er ins Krankenhaus gekommen, wo er auch arbeitet. Der Sohn? Ja. Ja, ah ja. Mhm. Und zwar städtische Klinik Duisburg, darf ich jetzt sagen. Ja, das ist also, ganz genau. Mhm. Und jetzt war man reingekommen und war dann 3 Wochen drin. Mhm. Und wenn wir mit dem Rollstuhl vorbeifuhren, drehte er sich rum, weil er an der Information arbeitet. Mhm. Drehte er sich rum und ging weg. Was ja schon sehr weh tut für Eltern, ne? Ja. Wenn man das erlebt. Ja, sehr weh hat es gesagt. Und er überhaupt nicht ans Krankenbett des Vaters gekommen? Nein, gar nichts. Wir mussten einen früheren Kollege von Ihnen fragen, dass er uns das, was wir benötigten, brauchen. An was ist dein Mann dann gestorben? Ja, und das wollte ich jetzt sagen. Dann kam mein Mann wieder aus dem Krankenhaus raus und 4 Wochen später kam er wieder rein, weil er hier zu Hause 3 Wochen alles unter sich gehen ließ. Er war ein Pflegefall. Mhm. Ja, ich hatte auch in Pflege alles gehabt, aber alles unter sich gehen ließ und alles, es ging nicht mehr. Ja. Mein Mann ist dann montags reingekommen und ist dann Pfingstmontagmorgen gestorben. Mhm. Innerhalb von einer Woche an Leberzirrhose. An Leberzirrhose. Ja. Mhm. Und in der Zeit war... Er ist in dem Krankenhaus verstorben? Ja. Und auch da ist der Sohn nicht zu ihm ans Krankenhaus, ans Totenbett ja, quasi? Ja, diese Woche war er leider nicht da, er war in Urlaub. Mhm. Er kam aber den Samstag zurück, ich habe mein Enkelkind angerufen, die war mittlerweile 18. Mhm. Und habe nur gesagt, Opa ist tot, sage bitte deinem Vater Bescheid. Ich habe auch eine Annonce hingeschickt, also, was heißt Annonce? Die Karte hingeschickt, alles, ja. Also hingeschickt. Und ich kriegte dann aber auch meiner Schwägerin Bescheid gesagt und kriegte dann Sonntag einen Anruf, er ginge nicht mit zur Beerdigung, die war montags dann. Er würde sich eher die rechte Hand abhaken lassen, als wenn er mit zur Beerdigung ging. Das ist ja unglaublich. Ja. Da muss ja ein ungeheurer Hass auf seinen Vater. Ich weiß, nein, und mein Mann hat ihm nie was getan, im Gegenteil. Aber so eine Formulierung zu benutzen. Ja, das hat mein Enkelkind mir gesagt. Und das dir quasi, dass du das auch noch dann erfährst nach dem Leid. Ja, mein Enkelkind hat mich dann aber erst kurz vor Weihnachten angerufen. Mhm. Ich hatte ja mit ihr auch keinen Kontakt, weil sie es verboten haben. Mhm. Und mein Sohn hat das Enkelkind rausgeschmissen, weil er mit dem Vater nicht einverstanden ist. Dadurch hatte sie sich dann mit mir in Verbindung gesetzt. Ach so, ich verstehe. Ja, und sie hat mir das dann erzählt. Nun will er oder hat... So, und einen Tag bevor die 6 Wochen rum waren, kriegte ich dann ein Schreiben vom Anwalt, er möchte seinen Erbteil haben. Mhm. Ja, und er wusste aber nicht, dass mein Mann und ich mir beide ein Testament gemacht hatten. Ja. Gegenseitig. Ja, ja. Also bekam er ja nur seinen Pflichtteil. Mhm. So, und das habe ich ihm auch... Hallo? Sigrid, hallo? Jetzt ist Sigrid weg. Ich versuche mir Sigrid nochmal zu kriegen. Und wir machen weiter mit Tobias. Tobias ist 20 Jahre alt. Es ist unsere Leitung weggebrochen. Hoffentlich bleibst du uns erhalten, Tobias. Ja, ich bin noch da. Ja, du bist noch da, ich höre dich. Jetzt muss ich eben umschalten, weil ich jetzt gerade so in der Geschichte von Sigrid war, die abrupt weg war. Du bist Tobias, du bist 20 Jahre alt. Ja, genau. Hast mich jetzt auch angerufen hier? Ja. Und zu welchem Thema? Und zwar, ich bin, ja, wie gesagt, 20 und ich werde Vater. Du wirst Vater? Ja. Da gratuliert man ja eigentlich. Hm? Da gratuliert man ja eigentlich. Ja, wenn ich nach einem One-Night-Stand. Ah, ich höre schon so in der Stimme, dass du nun gar nicht so ganz euphorisch bist. Und nee, nicht witzig. Nicht wirklich. Erzähl mal, was ist genau passiert? Das ist vor allem passiert und die haben wir uns, Ja, das ist eine ganz schlechte Leitung, Tobias. Nochmal. Hm? Das ist ja auch weg. Nee, sag's nochmal, die Leitung ist ganz schlecht. Das kann sein. Von deinem Handy aus. Ja. Hallo? Ja. Ja, leg mal los, sag nochmal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also, wir waren zusammen auf einer Party. Wir kennen uns vom Pizza-Service und wir haben getrunken und haben uns danach bei mir zu Hause ein bisschen vergnügt, sagen wir mal. So kann man es nennen, ne? Ja, ja. Durchaus. Ja. Wir haben natürlich wieder alle nicht an Gummis gedacht. Doch. Ja, nur es ist irgendwie abgerutscht oder kaputt gegangen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall hat sie mir dann vor 2 Wochen eröffnet, dass sie Mutter wird und ich dementsprechend Vater. Und du dementsprechend Vater. Wie hast du in dem ersten Moment reagiert? Ich war ein bisschen sehr geschockt. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Weil du mit der Frau eigentlich überhaupt gar nichts am Hut hast? Und das war, nein, das war so nicht. Es ist nicht so, es ist eher so, dass, gut, wir arbeiten zusammen, wir reden zusammen über all mögliche Themen, aber eigentlich nicht darüber oder sowas in der Richtung. Also keine Verliebtheit, ist da nichts, gar nichts, keine Nähe? Nee, es war halt nur ein One-Night-Stand. Ja, es war purer Sex, war Spaß, war sonst nichts weiter. Ja. Mhm. Wie alt ist die Frau, das Mädel? Sie ist 19. 19. Wie denkt sie denn jetzt darüber? Also sie möchte gerne das Kind behalten und wenn es nach ihr ginge, wohl auch mit mir zusammenkommen, weil sie mich wahrscheinlich irgendwo liebt und ich meine, irgendwie empfinde ich auch was für sie, aber es ist einfach nicht genug. Mhm. Du sagst, woran siehst du das oder meinst du das zu sehen, dass sie dich liebt oder in dich verliebt ist? Weil sie es mir gesagt hat. Ist das jetzt erst, nachdem sie schwanger geworden ist, hat sie das gesagt oder hattest du vorher den Eindruck auch schon? Vorher hatte ich den Eindruck gar nicht. Gar nicht? Ja. Ich habe gedacht, wir gehen beide von einem One-Night-Stand aus und von daher... Also, es könnte sein, dass sie sich das jetzt auch vielleicht so ein bisschen zurechtbiegt und einredet, sage ich, ich mutmaße mal, nachdem sie selbst von ihrer eigenen Schwangerschaft erfahren hat und es bemerkt hat. Das glaube ich nicht, weil die anderen gegenüber vorher schon das behauptet hat, beziehungsweise das... freigestellt hat, dass sie in mich verliebt ist. Dass sie nicht verliebt ist? Dass sie in mich, verliebt ist. Dass sie in dich verliebt ist? Ja. Ja, vorher schon. Vorher schon. Ja. Entschuldige, wenn ich so ein bisschen nachfrage, weil die Leitung manchmal so ein bisschen abquitscht und dann verstehe ich es nicht so richtig. Ja. Ja. Jetzt wird Tobias Vater. Weißt du, was ich wichtig finde, Tobias? Nun ist es passiert und nun musst du deine Verantwortung tragen und sie muss eben auch ihre Verantwortung tragen. Ja, nur ich finde es dann nicht gerecht von ihren Freunden, dass die mich dann auch noch fertig machen. Also inwiefern machen die dich denn fertig? Also ich wurde versucht von der Autobahn abzugedrängt. Also man hat versucht mich von der Autobahn abzudrängen. Wie bitte? Sowas Krasses? Ja. Weil die wütend auf dich sind, weil du nicht mit ihr zusammen sein willst, oder was? Nein, weil sie war ein bisschen betrunkener als ich und jetzt wird gemeint, dass ich das vollends ausgenutzt habe. Aha. Und so ein Gerücht muss sie doch dann auch streuen. Das verstehe ich nicht. Wenn sie angeblich nicht verliebt ist, dann sagt sie doch bei ihren Freunden nichts Schlechtes über dich. Nur ihre Freunde haben mich vorher schon nicht leiden können und... Naja, wir arbeiten alle zusammen bei diesem Pizza-Service und... Ja, okay. Ich würde mal sagen, die Freunde sind jetzt erstmal nebensächlich, obwohl das mit der Autobahn schon ein heftiger Fall ist. Da sollte man vielleicht mal ein klares Wort miteinander reden. Aber worauf ich hinaus wollte, ich will es mal schnell zusammenfassen, weil unsere Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Ich würde mich an deiner Stelle jetzt nicht unbedingt gleich auf eine Beziehung einlassen, wenn du nicht verliebt bist in die Frau. Nee, das möchte ich auch gar nicht. Auf keinen Fall. trage eine Verantwortung, stehe auch zu ihr in einer guten Bekanntschaft oder vielleicht wird auch eine Freundschaft raus. Ja, eine Freundschaft gehe ich von außen. Ja, kümmere dich um sie und kümmere dich um das Kind, aber ich würde mich jetzt nicht in eine Beziehung zwingen oder zwängen lassen von Nein, ihr. Nein, will ich auch gar nicht, weil ich habe eigentlich eine Beziehung. Ach so, also das kommt auch hinzu. Weil das würde sowieso nie funktionieren, nur weil jetzt ein Kind da ist, eine Beziehung zu konstruieren. Ja, also auf Zwang ist sowieso wird nie funktionieren, das weiß ich. So, Tobias, jetzt müssen wir Schluss machen und rede mal ein klares, heftiges Wort mit diesen Leuten, damit die dich in Ruhe lassen. Ja, das muss ich wohl mal tun. Ja, das könnte sie aber auch ein bisschen unterstützen, ne? Indem sie auch da die Wahrheit sagt. Ich meine, sie hat schon gesagt, sie sollen aufhören und sie lassen es trotzdem nicht. Ich meine, es werden Vaterschaftsurkunden gedruckt, die werden in die Zeitung gesetzt und sowas. Ich muss leider Schluss machen, Tobias. Alles Gute von Herzen. Wiederhören. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, mein Team, nicht nur in der Technik, sondern mein Team diese Woche waren Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Michael Jansen, Angela Koch, Anna Hell, Thorsten Palutsch, Stefan Gehrig und Ferdinand Nies. Wir sind wieder da in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche und am Donnerstag heißt unser Thema Überfälle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen tollen 1. Mai, einen tollen Tanz im 1. Mai. Bis nächste Woche, bye bye und tschüss.